haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Todesanzeige. Ich verbrachte den Vormittag damit, mir die Frühlingsmode anzuschauen. Junge Damen stolzierten vor mir auf und ab und es machte den Anschein, als wäre alles für mich inszeniert worden. Dabei saß ich nur in einem Straßencafé und gönnte mir einen viel zu teuren Kaffee. Dafür kaufte ich mir danach ein billiges Sandwich. Es entpuppte sich als geschmacksneutral und staubtrocken. Ich legte den größeren Teil des Sandwich auf eine Mauer, ehe ich das Haus meines neuen Klienten erreichte. Gartenarbeit ist die schönste aller Arbeiten. Man kann sie nach dem eigenen Rhythmus erledigen und man sieht immer, was man gemacht hat. Besitzen Sie einen Garten? Nein, aber ein Klient hat mir vor Jahren einen Kaktus geschenkt. Manchmal rede ich mit ihm, aber er ist stur und antwortet nicht. Die Natur spricht ständig mit einem. Die Pflanzen, man muss sie beobachten. Dann beginnt man ihre Sprache zu verstehen. Ein Mann in Ihrem Alter sollte sich einen eigenen Garten leisten können. Ich könnte mir höchstens einen Schrebergarten leisten. Das ist besser als gar nichts. Nur wer den Wandel der Natur tagtäglich vor Augen hat, kann das Leben verstehen. Ich würde einiges dafür geben, meine Klientin zu verstehen. Mich zu verstehen ist ganz einfach. Mach mir Sorgen. Ich habe eine Zeitung erhalten. Das ist allerdings bedenklich. Es ist bereits die zweite Zeitung, die ich bekommen habe. Und das innerhalb von nicht ganz einem halben Jahr. Sie sollten sich bei der Verteilerorganisation beschweren. Ich halte täglich eine Zeitung. Ich habe aber keine Zeitung abonniert. Lesen war noch nie etwas, wofür ich mich begeistern konnte. Sie wollen mich engagieren, weil Sie versehentlich zwei Zeitungen erhalten haben. Das war kein Versehen. Jemand hat Ihnen die Zeitungen absichtlich in den Briefkasten gesteckt. Allerdings, ja, ich habe es erst begriffen, als ich die zweite Zeitung erhalten habe. In den Zeitungen sind zwei Todesanzeigen mit einem Kugelschreiber markiert. War es beide Male die gleiche Zeitung? Ja, ja, der Grünwiller Bote. Was genau steht in den Todesanzeigen? Ja, hier, da. Sehen Sie selbst. Plötzlich und unerwartet. Genau. Beide Männer sind plötzlich und unerwartet verstorben. Das heißt, sie waren nicht krank. Wie gut kannten Sie die beiden? Ja, ich kann mich nicht an die beiden erinnern. Ich habe zwar früher in Grünwil gelebt, aber ich hatte nichts mit den beiden zu tun. Vielleicht wollte sie nur jemand daran erinnern, dass die beiden verstorben sind. Da steckt mehr dahinter. Ich erhalte seit einigen Wochen auch seltsame Anrufe. Vorgestern zum Beispiel war erstmals etwas zu hören. Diese Musik, die oft an Beerdigungen gespielt wird. Ich glaube, da will mir jemand etwas mitteilen. Und ich glaube, dass dieser jemand mir nicht wohlgesonnen ist. Er gab mir die beiden Zeitungen und ich musste dafür eine Quittung unterschreiben. Den Vorschuss musste ich gar auf 3 Durchschlägen unterschreiben. Fehlte bloß noch, dass ich jede Banknote einzeln quittieren musste. Ich hatte 2 Anhaltspunkte und wählte jenen, der telefonisch erreichbar war. Er hieß Escher und war der Sohn einer der plötzlich und unerwartet verstorbenen Männer. Haben Sie meinen Vater gut gekannt? Das ist lange her. Mir ist zufällig diese Zeitung hier in die Hände geraten und da las ich über das überraschende Ableben Ihres Vaters. Er war doch kerngesund, oder? Mein Vater kränkelte in den vergangenen Jahren. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht mehr alleine wandern gehen sollte. Aber er ertrug die Menschen immer weniger. Alle gingen ihm auf die Nerven. Das kann ich gut verstehen. Hatte Ihr Vater Feinde? Ach, früher vielleicht. Er war knallhart, wenn es um Geschäfte ging. Aber in den letzten Jahren ist er eher sanfter geworden. Das hat er allerdings nur mir und seinen wenigen Freunden gezeigt. Allen anderen gegenüber war er schroff und abweisend. Wie ist Ihr Vater gestorben? Auf einer Bergwanderung. Spaziergänger fanden seine Leiche neben einem Bach. Er muss eine Böschung runtergestürzt sein. Vermutlich war er sofort tot. Sie stellen seltsame Fragen. Glauben Sie, dass mein Vater getötet wurde? Ich bin Privatdetektiv. Ich glaube nicht unbedingt an das Gute im Menschen. Das ist gut. Sie könnten bei meinem nächsten Event mitmachen. Dafür bin ich noch weniger geeignet als für Gartenarbeiten. Einen Gärtner habe ich schon. Ein richtiger Detektiv würde den Anlass aufwerten. Zweifellos. Wie hoch wäre das Honorar? Freie Kost und Logis und ein Buch über Dachgauben. Ist es ein Vogel oder sonst etwas Essbares? Nein, Dachgauben sind kleine, aufgesetzte Fenster auf dem Dach. Sie dienten früher vor allem der Belüftung. Heute aber werden immer mehr Dachstockwerke ausgebaut und die Gauben werden dadurch immer wichtiger. Die Firma, für die ich arbeite, stellt Dachgauben her. So etwas kann ich in meinem Büro nicht gebrauchen. Das Buch ist schön bebildert und ich habe das Vorwort geschrieben. Das macht das Buch zweifellos wertvoller. Was aber soll ich an besagtem Event überhaupt machen? Ich inszeniere eine kleine Kriminalgeschichte. Die Leute sollen herausfinden, was geschehen ist. Es soll spannend sein, aber völlig unblutig. Das Stück heißt Die verschwundene Seife. Der Titel verursacht bereits eine Gänsehaut. Ich glaube, ich habe an dem Abend bereits etwas vor. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Ich fliege morgen für 6 Jahre nach Lappland. Tatsächlich? Gibt es Dachgauben in Lappland? Glücklicherweise rief jemand nach ihm und ich konnte das weitersuchen. Doch statt nach Lappland ging ich zu einem anderen Volk. Es lebte in einem großen Präsidium, war bewaffnet und benutzte Dachgauben höchstens, wenn sie zur Lösung von Kreuzworträtseln dienten. Türler. Ja, den Mann kennen wir. Ein notorischer Fall. 2 bis 3 Anzeigen in der Woche gegen alle und jeden. Johannes Türler zeigt wöchentlich Leute an. Üble Sache, Maloney. Er fotografiert Leute bei irgendwelchen Übertretungen und macht eine Anzeige. Hier zum Beispiel. Die von heute Morgen. Er hat mich angezeigt. So ist es. Anzeige gegen Philipp Maloney, Privatdetektiv. Entsorgung eines übelriechenden Sandwiches auf einer Gartenmauer. Genaue Uhrzeit und sogar ein Foto hat er von Ihnen geknipst. Wen hat er diese Woche sonst noch angezeigt? Eine Frau, die nachts ohne Licht auf dem Fahrrad an seinem Haus vorbeifuhr. Und einen Hund, der nach Mitternacht 3-mal bellte. Dieser Mann ist eine Plage. So ist es, Maloney. Er hat doch eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht, weil jemand angeblich nach seinem Leben trachtet. Stecken Sie vielleicht dahinter, Maloney? Ich trachte nicht nach seinem Leben. Aber Sie wurden von Türler engagiert. Vermutlich wird er Sie morgen anzeigen, weil Sie ein lausiger Privatdetektiv sind. Und wissen Sie was, Maloney? Ich werde die Anzeige entgegennehmen. Höchstpersönlich. Was sagen Sie jetzt, Maloney? Das Wetter war auch nicht auf meiner Seite. Dicke, graue Wolken hatten sich vor die Sonne geschoben und all die schönen jungen Frauen waren nach Hause geflüchtet. Unterwegs waren nur noch jene, die unbedingt mussten. Ich stieg in einen Bus und fuhr nach Grünwil. Mitten im Ort traf ich auf meinen Klienten. Ich kann einfach nicht anders. Schon als junger Mann fühlte ich diesen Zwang, Übertretungen anderer anzuzeigen. Ich habe auch meine Frau angezeigt, mehrmals. Ich habe mich deswegen verlassen. Vermutlich ist Ihr Problem psychologisch bedingt. Wenn Sie die Anzeige gegen mich nicht umgehend zurückziehen, werden Sie aber noch ganz andere Probleme kriegen. Tun Sie das nicht. Was? Mir drohen. Sie haben es nicht anders verdient. Jetzt muss ich Sie schon wieder anzeigen. Sie werden gar nichts tun, Sie. Keine Beleidigung, sonst muss ich Sie morgen 2-mal anzeigen. Sie sind krank. Ja, sehen Sie? Sehen Sie, die Frau geht neben dem Fußgängerstreifen über die Straße. Ich muss Sie anzeigen. Sie müssen gar nichts. Wir sind hier, um die Person zu finden, die Sie möglicherweise ermorden will. Ich werde Sie anzeigen. Das nützt nichts, wenn wir nicht wissen, wer es ist. Schon seltsam. Der Hirschen heißt immer noch Hirschen. Aber anstatt Schnitzel gibt's jetzt Cevapcici. Schmeckt auch nicht schlecht. Oh nein, da drüben ist Parkverbot. Ich muss ihn anzeigen. Vorsicht! Was war das? Es ist vom Baugerüst gefallen. 1 Meter weiter rechts und Sie werden jetzt mausetot. Ich muss die Baufirma anzeigen. Wir schauten nach oben und sahen den Kopf eines Bauarbeiters. Er winkte und rief uns zu, dass wir warten sollten. Die Stimme war weiblich und tatsächlich entpuppte sich der Bauarbeiter als Bauarbeiterin. Ich hob den Eimer hoch, der beinahe auf meinen Klienten gefallen war. Er war massiv und schwer genug, um jemanden den Schädel einzuschlagen. Mein Klient war es, der die Polizei verständigte und dabei von einem Mordversuch sprach. Deshalb erschien nicht einfach nur ein braver Grünwieler Polizist, sondern der Schrecken aller Kreuzworträtsel persönlich. Ich fasse zusammen. Herr Türler besuchte Grünwiel und wurde dabei von einem Baugerüst erschlagen, das von einem Eimer kippte. Wie durch ein Wunder überlebte das Baugerüst den Unfall. Umgekehrt? Wie durch ein Baugerüst überlebte das Wunder? Das ergibt keinen Sinn. Der Eimer fiel vom Gerüst. Der Eimer fiel nicht. Der Eimer wurde vom Gerüst gestoßen. Das stimmt nicht. Der Eimer fiel runter, weil mein Handy klingelte. Der Eimer ist erschrocken? Was haben Sie bloß für einen schrecklichen Klingelton geladen? Ich bin erschrocken, als es klingelte. Die jungen Leute werden immer schreckhafter. Sie wollten mich treffen. Ich habe Zeugen, ich werde sie anzeigen. Lassen Sie die Frau doch mal ausreden. Ausreden zählen nicht. Ich will die Wahrheit hören, sonst verhafte ich sie auf der Stelle. Eigentlich war die Krähe schuld. Die Krähe hat mich genervt. Ich wollte sie verjagen. Da klingelte das Handy und die Krähe flog auf mich zu. Ich machte einen Schritt zur Seite, berührte den Eimer und dieser fiel vom Gerüst. Können Sie die Krähe beschreiben? Eine Krähe sieht aus wie eine Krähe. Das stimmt nicht. Tiere sind genauso individuell wie Menschen. Ohne genaue Täterbeschreibung können wir nichts machen. Wir können nicht einfach alle Krähen der Stadt abschießen. Ach, es genügt, wenn Sie diese Frau verhaften. Was hat sie überhaupt auf dem Gerüst gemacht? Ich arbeite hier. Das ist doch alles nur Tarnung. Soll ich meinen Chef rufen? Schon gut. Ich glaube, wir können nicht nachweisen, dass der Eimer vorsätzlich vom Gerüst fiel. Trotzdem werde ich den Eimer konfiszieren lassen. Vielleicht finden wir darauf DNA-Spuren. Sicher finden Sie die. Ich habe mehrmals in den Eimer gespuckt. Auch das noch. Sie wollte mich nicht nur treffen, sie wollte mich auch mit Viren und Bakterien verseuchen. Jetzt ist Feierabend. Das nächste Mal rufen Sie uns erst an, wenn das Attentat geglückt ist. Ja, aber dann lebe ich nicht mehr. Sehen Sie, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Mein Klient rief verstört nach einem Taxi. Ich blieb in Grünwiel und suchte die Witwe jenes Mannes auf, dessen Todesanzeige ebenfalls an meinen Klienten weitergeleitet worden war. Frau Gant lud mich im nahegelegenen Einkaufszentrum zu einem Café ein. Als mein Mann noch lebte, ging ich kaum aus dem Haus. Er war ein richtiger Stubenhocker. Wie ist Ihr Mann gestorben? Vor dem Fernseher. Während der Wetterprognose. Er litt einen Herzanfall. Und weshalb schaute er sich die Wetterprognose an, wenn er kaum außer Haus ging? Mein Mann interessierte sich dafür, wie oft die Wetterprognosen eintrafen. Waren Sie im Haus, als er starb? Ja, ich war in der Küche. Mein Mann hatte in den vergangenen Jahren 2 Infarkte erlitten, aber 2-mal Glück gehabt. Diesmal ging es ganz schnell. Hat sich Ihr Mann kurz vor seinem Tod seltsam benommen? Männer, die nicht mehr arbeiten, benehmen sich alle seltsam. Aber er war nicht seltsamer als sonst. Weshalb wundern Sie sich eigentlich nicht über all meine Fragen? Sie sind nicht der Erste, der mich über den Tod meines Mannes ausfragt. Vor einigen Tagen rief ein Mann an, der ebenfalls wissen wollte, wie mein Mann starb. Und das verwundert Sie nicht? Der Mann redete ziemlich wirr von einer Todesanzeige und einer Drohung. Soll ich uns ein Stück Kuchen bestellen? Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Frau Gant erzählte mir von früher und machte vage Andeutungen zu einem Ereignis, das ihr Leben nachhaltig beeinflusst hatte. Ich sehnte mich nach einem Glas Whisky und einem Ereignis, das mein Leben nachhaltig beeinflussen würde. Als ich in meinem Büro ankam, staunte ich nicht schlecht. Weshalb starren Sie mich so an? Ich wollte mich nur vergewissern, dass Sie real sind. Ich hatte heute Nachmittag eine Modeschau, deshalb bin ich so aufgedonnert. Ah, Sie sind Fotomodell. Ich war. Heute arbeite ich in einer Agentur in leitender Position. Und was führt Sie zu abendlicher Stunde zu mir? Sie waren heute Morgen bei meinem Bruder. War ich das? Sava hat mir erzählt, dass Sie merkwürdige Fragen zum Tod unseres Vaters hatten. Ihr Vater starb auf einer Bergwanderung? Angeblich hatte er einen Schwächeanfall, ist umgefallen und in die Tiefe gestürzt. Angeblich? Sie zweifeln an der Todesursache? Mein Vater wurde vor seinem Tod bedroht. Und davon wussten nur Sie? Ich war bei ihm zu Besuch, als er einen seltsamen Anruf erhielt. Und wer war der seltsame Anrufer? Ich hörte Musik. Ein Trauermarsch? Mein Vater war danach ganz blass. Haben Sie mit ihm über den seltsamen Anruf gesprochen? Er wollte nicht darüber sprechen. Mein Bruder übrigens auch nicht. Männer verdrängen Probleme, Frauen hingegen stellen sich Probleme. Ja. Vielleicht könnten wir darüber bei einer Pizza philosophieren. Oder essen Sie, wie alle Fotomodelle, nur Zigaretten und Hochglanzmagazine. Würden Sie für mich arbeiten? Aber klar doch. Soll ich Pyjamas oder Herrenunterwäsche präsentieren? Sie sollen den Mörder meines Vaters überführen. Das klingt verlockend. Vielleicht könnten wir das bei einem Glas Absinth besprechen. Die grüne Fee ist zwar nicht gerade mein Lieblingsgetränk, aber ehemalige Fotomodelle sollen damit schwer zu beeindrucken sein. Na, Alkohol lässt die Haut altern. Das kann ich mir nicht leisten. Aber wir könnten uns im Fitnessstudio weiter unterhalten. Allerdings nur, wenn Sie alle Übungseinheiten mitmachen. Ich erklärte ihr, dass mein Arzt mir jegliche sportliche Betätigung vor dem 80. Lebensjahr untersagt hatte. Nachdem sie gegangen war, versüßte mir der Duft ihres Parfums den Abend ein wenig. Am nächsten Morgen besuchte ich meinen Klienten. Er war aufgeräumter Stimmung, weil er gerade wieder jemand angezeigt hatte. Ein Zeitungsdieb. Ich habe beobachtet, wie er beim Nachbarn die Zeitung aus dem Briefkasten gestohlen hat. Der Junge wohnt in der Gegend. Er macht viel Lärm mit Knallfröschen. Es ist Zeit, dass er an die Kandare genommen wird. Ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie. Die Hinweise verdichten sich, dass Sie tatsächlich jemand umbringen möchte. Das sage ich doch die ganze Zeit. Wir müssen herausfinden, was Sie, Ischer und Gant, gemeinsam haben. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht einmal an die beiden Namen erinnern. Gant starb zuerst vor dem Fernseher. Vielleicht war das ein Zufall, vielleicht aber auch ein perfekt geplanter Mord. Ischer starb auf einer Bergwanderung. Ich besitze keinen Fernseher und ich wandere nicht. Der oder die Täter scheinen raffiniert zu sein und ihre Opfer auszuspionieren. Was raten Sie mir? Ich schlage vor, dass wir die Tochter von Herrn Ischer zu einem Café einladen. Vielleicht finden wir im Gespräch heraus, was Sie und Ischer gemeinsam hatten. Und der andere? Ehrlich gesagt zweifle ich daran, dass Herr Gant umgebracht worden ist. Dann geht es möglicherweise um eine andere Todesanzeige. Was glauben Sie? Er stand auf und holte die Zeitung. Doch egal, wie oft wir sie durchblätterten, an jenem Tag war nur eine Todesanzeige aufgegeben worden. Grünwil war ein kleiner Ort und es musste möglich sein, herauszufinden, was zwei Menschen gemeinsam hatten. Das Angenehme dabei war, dass mir eine schöne junge Frau dabei behilflich sein konnte. Das ehemalige Fotomodell sah auch zur Mittagszeit reizend aus. Herr Türler war ebenfalls angetan von Frau Forrer und wuselte im Haus herum, bis er den versprochenen Tee gefunden hatte. Als Frau Forrer allerdings sah, wo Türler den Tee aufbewahrt hatte, verzichtete sie auf jegliche Verköstigung. Wir sollten systematisch vorgehen. Ihr Vater war 5 Jahre jünger als ich. Wir gingen demnach nicht zusammen zur Schule. Vielleicht haben Sie einmal mit ihm zusammengearbeitet. Was war Ihr Vater vom Beruf? Gipser. Ich habe nie mit Gipsern zusammengearbeitet. Waren Sie in Grünwil in einem Verein? Ich habe mir nie etwas aus Geselligkeit gemacht. Es muss eine Gemeinsamkeit geben. Vielleicht haben Sie früher im gleichen Haus gewohnt. Schöntalweg 24. Wo ist denn das? Links neben dem Kirchweg. Ich habe nie in dieser Gegend gewohnt. Wir lebten an der Hauptstraße in der Nähe vom Hirschen. Der legendäre Hirschen. Mein Vater war Stammgast. Ja, ja, der Hirschen. So etwas gibt es heute nicht mehr. Das war ein zweites Zuhause. Vielleicht sollte ich zu Hause die Unterlagen meines Vaters durchsehen. Irgendetwas, das ihn in Verbindung mit Ihnen bringt. Bier. Gute Idee. Ich habe welches im Kühlschrank. Oh, für mich nicht, danke. Ich will kein Bier. Sie ändern aber rasch Ihre Meinung. Sie haben vorhin ganz nebenbei vielleicht die Lösung des Rätsels gefunden. Und was hat das mit Bier zu tun? Der Hirschen. Aber klar, mein Vater war täglich da. Ich auch. Eine gewisse Zeit lang. Gab es im Hirschen außer dem Bier sonst noch eine Attraktion? Oh ja. Die gab es. Die schöne Heidi. Dann könnte diese Heidi das verbindende Element sein. Was war mit dieser Heidi? Ja, was war schon mit ihr? Sie war hübsch. Einfach eine Augenweide. Und sie war nett. Und zugänglich. Mein Vater hat mir nie erzählt, dass er etwas mit ihr hatte. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht mehr so genau an die Zeit. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, ob Sie mit Heidi geschlafen haben? Ich erinnere mich daran, dass ich sie angezeigt habe. Und weshalb? Daran kann ich mich mit dem besten Willen nicht mehr erinnern. Sie haben jemanden angezeigt und erinnern sich nicht mehr daran. Weshalb? Herr Türler zeigt ständig Leute an. Zum Glück haben Sie nicht gesehen, wo ich meinen Wagen geparkt habe. Oh nein. Jetzt muss ich Sie anzeigen. Niemand muss jemand anzeigen. Doch, ich muss. Es ist ein innerer Zwang. Sie können ihn besiegen. Jetzt atmen Sie tief ein. Und Sie, Frau Forrer, fahren jetzt sofort weg. Also gut. Es geht nicht. Ich muss es tun. Sie können mich nicht aufhalten. Doch es funktionierte. Ich hielt ihn fest und Frau Forrer fuhr weg, ohne dass er sich ihr Kennzeichen merken konnte. Danach fuhr ich mit meinem Klienten in mein Büro. Dort wartete die Bauarbeiterin auf uns. Er soll gefälligst die Anzeige zurückziehen. Das werde ich nicht tun. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Er ist tatsächlich in Todesgefahr. Ist man das in dem Alter nicht automatisch? Mein Vater wurde 95. Ich habe prächtiges Genmaterial geerbt. Ziehen Sie Ihre Anzeige zurück und ich werde Ihnen helfen. Diese jungen Frauen wollen immer gleich alles. Das ist Erpressung, das muss sie anzeigen. Wie soll uns diese junge Frau helfen? Sie kommt aus Grünwil. Allerdings. In Grünwil geboren und aufgewachsen. Aber ich werde garantiert nicht in Grünwil sterben. Oh, woher wollen Sie das wissen? Ich haue demnächst ab. Kennen Sie den Hirschen? Der ist öde. War schon immer öde. Mein Vater hat dort verkehrt. Wegen der schönen Heidi. Ja, ich glaube, so hieß die Frau. Ist Ihr Vater kürzlich eines unnatürlichen Todes gestorben? Mein Vater lebt in Spanien und es geht ihm gut. Hatte Ihr Vater eine Beziehung mit dieser Heidi? Er hat sich nichts aus ihr gemacht. Mein Vater hat Stil. Das ist eine Unverschämtheit. Das muss ich anzeigen. Eine Beleidigung. Lebt diese Heidi noch? Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie noch in Grünwil lebt. Sie hatte keinen besonders guten Ruf. Heidi hat einen legendären Ruf. Wenn ich mich nur an ihr Gesicht erinnern würde. Er entschied sich, mit der Bauarbeiterin nach Grünwil zu fahren und dort in ihrer Mansardenwohnung zu übernachten. Dort war er sicher und die Bauarbeiterin war stark genug, um ihn zu überwältigen, falls er wieder jemand anzeigen wollte. Ich fuhr ins Polizeipräsidium und traf auf einen Mann, dessen Gesicht ich garantiert nie vergessen würde. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Alle glauben, dass jemand nach ihrem Leben trachtet. Dabei gibt es keine Mordserie, nur schlechte Fernsehserien. Die vermitteln einen völlig falschen Eindruck unserer Arbeit. Eine Serie wie 24 macht die Leute glauben, dass man in 24 Stunden die Welt retten kann. Tatsächlich aber können die meisten Leute in 24 Stunden nicht einmal ihre Ehe retten. Apropos Ehe. Ich suche nach einer gewissen Heidi, die vor 30 Jahren im Hirschen in Grünwil gearbeitet hat. Ich weiß, Maloney, Sie sind unserer Telefonistin derart auf den Geist gegangen, dass sie gekündigt hat. Wir konnten sie überreden, sich wieder anstellen zu lassen, natürlich zu leicht reduzierten Bezügen. Und was ist mit der Heidi aus dem Hirschen in Grünwil? Die Frau ist tot, Maloney. Vor 25 Jahren verstorben, Blutvergiftung. Vor 25 Jahren? Hört sie nicht mehr gut, Maloney. Sie sollten bei der Kasse ein Hörgerät anfordern. Vielleicht können Sie sich auch gleich neue Hüftgelenke implantieren lassen. Heutzutage kriegt man Rabatt, wenn man geschickt genug ist. Danke, danke, aber meine Hüften tausche ich nicht gegen Metall. Hat diese Heidi auch einen Nachnamen und vielleicht Verwandte? Heidi Jakob. Sie hat eine Schwester, Nora Jakob. Verheiratete Gant. Gant? Soll ich Ihnen die Information besser aufschreiben? Nora Gant ist Heidis Schwester. So steht es hier. Hilft Ihnen das weiter? Oder benötigen Sie auch noch Auskünfte über Heidi Keller oder Heidi Kobel oder Heidi Kammstiel? Unser Computer ist effizient, Maloney. Er hat alle Heidis ausgedruckt. Leider ist uns jetzt das Papier ausgegangen, aber wir können ja auch nur die Rückseite bedrucken. Er zeigte auf einen beeindruckenden Stapel Papier. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief verschiedene Ämter und Personen an. 2 Stunden später hatte ich alles, was ich benötigte, um den Polizisten aus dem Präsidium zu locken. Zusammen mit meinem Klienten machten wir Frau Gant die Aufwartung. Mein Mann wusste alles. Er wusste, wie sehr ich diese Männer hasste. Aber er wollte, dass ich den Hass aus unserem Leben vertrieb. Das ging gut, bis mein Mann starb. Dann kam alles wieder hoch. Was kam hoch? Ich kenne diese Frau nicht. Weshalb wollte sie mich töten? Frau Gant ist die ältere Schwester von Heidi. Heidi hatte eine Schwester? Ja. Davon wusste ich nichts. Der Reihe nach. Vor 30 Jahren hatten sie ein Verhältnis mit der älteren Schwester der jüngeren Heidi. Nein, umgekehrt. Mit der jungen Heidi, der alten Schwester. Meine Schwester war nicht so, wie es viele behauptet haben. Sie hatte damals nur zu zwei Männern ein innigeres Verhältnis. Herr Ischer und Herr Türler. So war es. Sie haben Herrn Ischer auf einer Bergwanderung in den Tod gestoßen. Ich verhafte Sie auf der Stelle. Nur zu, das ist mir egal. Die Rache war anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Sie hat mich müde gemacht. Sie wollten mich töten, weil ich damals etwas mit ihrer Schwester hatte? Heidi war schwanger. Doch weder Ischer noch sie wollten etwas von einem Kind wissen. Heidi hat abgetrieben und starb an einer Blutvergiftung. Fall gelöst, Maloney. Ich werde mir jetzt am Kiosk ein Kreuzworträtsel kaufen. Darf ich fragen, wie Sie mich töten wollen? Vielleicht so. Der Schuss traf meinen verdutzten Klienten in die Schulter. Er überlebte und zeigte mich, die Polizei und den Staat wegen fahrlässiger Körperverletzung an. Frau Gant erhielt einen gnädigen Richter und ich erhielt einen Korb vom ehemaligen Fotomodell. Der Korb war angefüllt mit Alkoholika. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Todesanzeige.